Bismillahirrahmanirrahim. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter und sein Prophet ist. Liebe Geschwister, heute inshallah beginnen wir direkt mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so dass wir uns heute nur darauf konzentrieren werden, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Und beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir den Abschnitt beendet, in dem es um den Friedensschluss oder um die Auseinandersetzung von Al-Hudaybiyah ging. Und wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen 10-Jahres-Vertrag geschlossen hat. Und dieser 10-Jahres-Vertrag hatte unter anderem den großen Vorteil, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Sahaba sich auf die Da'wah der anderen Menschen konzentrieren konnten, weil solange man nicht abgelenkt wird durch Kriege und durch Auseinandersetzungen, fällt es einem natürlich logischerweise viel einfacher. Und deswegen datieren die Historiker die Briefe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er geschickt hat an die verschiedenen Herrscher der damaligen Zeit, genau in diese Phase, nämlich die Phase nach dem Friedensvertrag, beziehungsweise in dieser Friedensphase, die circa, also knapp, also weniger als 2 Jahre angedauert hat. In dieser Zeit wird von den Historikern berichtet, und ich sage extra wird, also von berichtet, einfach im Sinne von, es gibt manches davon, was authentisch überliefert wird, und manches davon wird eben erzählt in den Geschichtsbüchern und reicht sicherlich aus, um dieses als geschichtliches Ereignis davon zu profitieren. Aber jetzt solche Überlieferungen würde man nicht nehmen, um daraus Verbotenes oder Erlaubtes abzuleiten oder etwa seinen Glauben davon abhängig zu machen, sondern das sind Erzählungen aus der Geschichte, die können stimmen, können nicht stimmen, aber sie passen in den Zusammenhang, und deswegen gibt es nichts dagegen einzuwenden, so etwas auch zu erzählen. Aber ich weise immer darauf absichtlich hin, denn es ist ein Unterschied, ob wir sagen, etwas ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden oder etwas wird über ihn erzählt. In dieser Phase wurde Dihya ibn Khalifa radiallahu ta'ala anhu zu dem oströmischen Kaiser geschickt. Und diese Sache ist eine bekannte Sache über Heraklius, der damalige oströmische Kaiser, und die ist auch authentisch überliefert worden, also dass diese Sache stattgefunden hat. Und sicherlich hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht nur einen Herrscher angesprochen, noch viele andere. Und so heißt, gibt es Abdullah al-Suhami, wurde zum Chosrau geschickt, auf Arabisch Kisra, der damalige persische, oder so nennt man den persischen Kaiser oder persischen Führer. Und Amr ibn Umayyah al-Damri wurde zum Negus geschickt, al-Najashi. Der Negus, so nennt man den Herrscher von Abyssinien. Das ist aber nicht der gleiche Negus, der damals Muslim war, als manche Sahaba radiallahu anhum zu ihm ausgewandert waren. Der ist mittlerweile schon längst gestorben. Und der nächste ist Hatib ibn Abi Balta'a, radiallahu anhu. Er wurde zum ägyptischen Herrscher geschickt, der hieß damals Al-Muqawqis. Und der nächste ist Salid ibn Amr al-Amiri, er wurde zu Hawza ibn Ali al-Hanafi geschickt, und das ist der Herrscher, der von Al-Yamama, eine andere Gegend. Insofern hat man deutlich gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam jetzt angefangen hat, aktiv auch außerhalb der arabischen Halbinsel die verschiedenen Herrscher zum Islam einzuladen. Und das alles ist im Jahr 6, beziehungsweise, ja, im Jahr 6 ungefähr. Ja, so wird das datiert, 6 und 7. Der Friedensvertrag war im Jahr 6. Und das ist alles in der Phase des 6. Jahres geschehen, nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, er sagt, dass der als Dihya zum oströmischen Kaiser Heraklius geschickt worden ist, auf Arabisch Herakl, so war das im sechsten Jahr. Also im sechsten Jahr hat er ihn losgeschickt und der Dihya ist erst beim Heraklius am Anfang des siebten Jahres eingekommen, sagt er, rahimahullah, in Fathul Bari. Also im ersten Monat des siebten Jahres, im Muharram, war er dann bei Heraklius und hat ihm den Brief des Propheten sallallahu alaihi wasallam übermittelt, der uns authentisch überliefert worden ist. Und insofern war das noch in der Phase, in der der Friedensvertrag galt. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله. Er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat an jeden Herrscher geschrieben und ihn zu Allah eingeladen. Und er hat unter anderem Kisra, Qaisar und An-Najashi erwähnt, also Chosrau, dann der Kaiser und Negus. Wie gesagt, das sind drei Namen für die damaligen Herrscher. Das sind keine eigenen Namen. Und dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, also Anas, وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِ الَّذِي أَسْلَمْ. Und es geht nicht um den Negus, der den Islam angenommen hatte. Diese Überlieferung ist Sahih Muslim. Denn was soll er ihm denn einladen, wenn er schon Muslim ist? Und der Beweis, dass er Muslim war, ist, und dass er den Islam geheim gehalten hat für sich, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, am Tag, an dem der Negus gestorben ist, hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seinen Tod verkündet, das war schon mal eine Mu'jiza, und am gleichen Tag hat er dann das Totengebet in Abwesenheit seines Leichnams für ihn verrichtet. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim in Surat al-Anbiya eine Ayah herabgesandt, sie lautet وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Das heißt, wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und diese Ayah ist in einer Sura herabgesandt worden, die mekkanisch ist. Diese ist offenbart worden vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was soll damit gesagt werden? Damit soll gesagt werden, manche Leute haben gesagt, dass die islamische Da'wa sich zunächst einmal nur örtlich bezog auf die Leute, die beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise die Leute von Makkah in erster Linie. Und danach erst, als der Islam stärker wurde, habe sich die islamische Da'wa auch bezogen auf alle anderen Menschen. Und das stimmt nicht, sondern die islamische Da'wa war schon immer für alle Menschen bestimmt. Und die Sache ist nur so, dass man am Anfang andere Möglichkeiten hatte, als natürlich gegen Ende der Da'wa-Zeit oder gegen Ende der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern, die islamische Da'wa im Gegensatz zu allen anderen, also die, besser gesagt die Da'wa von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Gegensatz zur Da'wa aller anderen Propheten, war schon immer weltweit. Und zwar auf, an alle Menschen gerichtet. Was soll damit gesagt werden? Soll damit gesagt werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Gemeinschaft hatte einen Propheten geschickt, der die Menschen zu La ilaha illallah aufgerufen hat. Aber diese Propheten waren eben nur örtlich, national, für ein bestimmtes Volk. Und auserwählt besonders waren natürlich die Kinder Israels, weil Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen die meisten Propheten offensichtlich geschickt hat. Und wie dem auch sei, deswegen gibt es auch eine interessante Erzählung, die von den Kindern Israels berichtet wird, und zwar, dass eine Frau zu Isa alayhi salatu wassalam kam und sie wollte ihm folgen. Und er hat es dann abgelehnt. Warum? Weil sie eben keine Israelitin war. Ja? Ob die Geschichte stimmt oder nicht, Allahu a'lam. Wie dem auch sei, die islamische Botschaft bezieht sich auf alle. Und aber diese Erzählung, unabhängig davon, ob sie stimmt oder nicht über Isa alayhi salatu wassalam, sie kann als Argument verwendet werden dafür, dass die Christen heutzutage eine Religion befolgen, die sozusagen nicht mehr gültig ist. Und deswegen sie niemals in das Paradies eintreten können, wenn sie, auch wenn sie sogar nach dem Gesetz von Isa alayhi salatu wassalam leben würden, weil das Gesetz ist sozusagen schon ungültig. Okay? Weil Isa alayhi salatu wassalam war nur entsandt worden, wie er selbst gesagt hat, zu den Kindern Israels nur ausschließlich. Und deswegen hat er die Frau auch abgelehnt. Ja? Deswegen der Christ, selbst wenn er überzeugt ist von seinem Buch und überzeugt ist von der Botschaft von Isa a.s., so wird er zwangsläufig an einen Teil seines Buches glauben müssen und einen Teil seines Buches verwerfen müssen. Und das ist der wahre Unglaube. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat in seinem Sahih-Werk diesen Brief, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Heraklius geschickt hat, überliefert. Und das ist der einzige Brief, der für uns authentisch überliefert worden ist, gemäß den Bedingungen, die die Hadith-Gelehrten erwähnen. Und er ist sozusagen uns auch bewahrt worden. Und man sagt auch, dass man den noch hat. Also an sich gibt es Bilder darüber, die gesagt wird, das ist der Brief des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat es, radiallahu anhu, an den Herrscher von Busra in Groß-Alt-Syrien übergeben. Und er hat es ihn dann an den Heraklius übergeben. Und der Brief, ich denke, der ist allseits bekannt. Er lautet auf Arabisch, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraqla Azim al-Rum, von Muhammad, dem Gesandten Allahs, von Muhammad, dem Diener Allahs und seinem Gesandten zum Heraklius, dem Herrscher Roms. Salamun ala man ittaba'a al-Huda. Friede sei auf dem, der der Rechtleitung folgt. Amma ba'd, fa inni ad'uka bidi'ayat al-Islam. Folgendes, ich rufe dich gemäß dem islamischen Ruf zu folgendem auf. Aslim taslam. Nimm den Islam an, dann wird es dir wohl ergehen. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Und dann wird dir Allah deine Belohnung zweifach geben. Fa in tawallaita fa inna alayka ithma al-arisiyin. Solltest du dich abwenden, so lastet auf dir die Sünde der Bauern. Wa ya ahl al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ayah aus dem Koran al-Karim zitiert, wo es heißt: O Volk der Schrift, kommt zu einem zwischen uns und euch gleichem Wort, dass wir nämlich niemandem dienen außer Allah und dass wir ihm nichts beigesellen. Und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren nehmen neben Allah. Sollten sie sich abwenden, so spricht, bezeugt, dass wir ihm ergeben sind. Diese Ayah in Surat Al-Imran, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam innerhalb, natürlich dieser Brief, liebe Geschwister, ist ein Brief, über den man sich sehr, sehr lange unterhalten kann. Und zwar wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Da'wah gemacht hat und wie er also, was er da erwähnt hat an Informationen, welche Prioritäten er darin gesetzt hat, wie er sich kurz gefasst hat, die Reihenfolge seiner Worte, die er gewählt hat, all dies sind Sachen, ich denke, wenn man darüber stundenlang reden würde, würde man nicht alle Weisheiten herausschöpfen können, die in diesem Brief stehen und auch die Auswahl dieser Ayah, die er erwählt hat, sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, in dem Brief gibt es ein kleines Problem, in Anführungsstrichen, das wir lösen müssen. Problem im Sinne von, dass wir in der ersten Linie erstmal denken, wie kann das sein? Oder wenn man natürlich darüber nachdenkt. Wenn man nicht darüber nachdenkt, dann kommt man niemals drauf. Das Problem ist, dass wenn man die folgende man muss die folgende Hintergrundinformation haben. Surat Al-Imran, die dritte Sura des Koran al-Karim, nach Surat al-Baqarah direkt, ist eine Sura, die medinensisch ist, zweifellos. Aber diese Sura handelt, die ersten 80 Ayat davon ungefähr, handeln von der Gesandtschaft der Christen aus Najran. Und die Gesandtschaft der Christen aus Najran, die kam erst viel später, ungefähr erst im 9. Jahr, oder ziemlich genau im 9. Jahr, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist die Frage, wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith oder besser gesagt in diesem Brief diese Ayah erwähnt, die eigentlich erst circa 3 Jahre später herabgesandt worden ist. Oder weniger als 3, aber ungefähr 3 Jahre später herabgesandt worden ist. Und das ist, wie gesagt, ein Problem, das man erstmal lösen muss. Ja? Und dafür gibt es verschiedene Ansätze unter den Gelehrten. Eine der schwächsten Ansätze ist es zu sagen, dass die Surah, dass diese Ayah zweimal herabgesandt worden ist. Einmal in Bezug auf diesen Brief, das heißt, Allah hat diesen Brief, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese Ayah offenbart bekommen, um diesen Brief zu schreiben. Und dann später noch einmal in Bezug auf die Gesandtschaft von Najran. Das ist die erste Ansicht, die sicherlich eine weit hergeholte Ansicht ist, weil man dafür einen deutlichen Beweis bräuchte. Die zweite Ansicht ist eine sicherlich stärkere Ansicht, ist zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Satz geschrieben hat von sich aus. Und später hat Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim eine Ayah herabgesandt, die mit diesem Wortlaut übereinstimmt. Ja? Die mit diesem Wortlaut übereinstimmt. Was also dafür eher spricht, natürlich gibt es dafür keinen klaren Beweis, aber was dafür spricht, ist die Tatsache, dass so etwas schon passiert ist in anderer Begebenheit. Also wir wissen, dass in anderen Begebenheiten Menschen was gesagt haben und Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran al-Karim aufgenommen. Und wir kennen die deutlichsten Beispiele von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, wo er einen ganzen Satz gesprochen hat, der in Surat al-Tahrim aufgenommen worden ist. Und auch andere Dinge, die er gesagt hat, radiallahu anhu, und andere Menschen auch. Ja? Insofern ist es sehr möglich und wahrscheinlich, und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Wenn er will, subhanahu wa ta'ala, nimmt er in sein Buch die Worte auf, die er möchte, subhanahu wa ta'ala. Denn er wusste sowieso schon vorher Bescheid, was diese Menschen sprechen werden. Das ist eine zweite Ansicht. Die dritte Ansicht ist es zu sagen, dass diese Ayah von Al-Imran schon vorher herabgesandt worden ist. Das heißt also, die gesamte Sura, ja, hauptsächlich ist herabgesandt worden in Bezug auf die Leute von Najran, aber diese Ayah speziell, sie ist schon vorher herabgesandt worden und ist danach an diese Stelle eingefügt worden, also eingeordnet worden. Und das ist auch eine Sache, die es durchaus sein kann. Weil zum Beispiel Surat al-Baqarah, wir wissen, dass Surat al-Baqarah ist die erste Sura, die herabgesandt worden ist nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also nach Medina kam, das war die erste Sura. Okay, aber ist diese Sura komplett herabgesandt worden auf einmal? Die Antwort lautet nein. Weil wir wissen, dass die allerletzten Ayat im Koran al-Karim, die herabgesandt worden sind, sind welche? Das sind die Ayat über das Zinsverbot am Ende von Surat al-Baqarah. Ja? Insofern sagt man, die Sura ist herabgesandt worden, in Wirklichkeit ein Teil davon erst später. Insofern kann das sehr wohl der Fall sein. Und was dafür nämlich spricht, es gibt mehrere Überlieferungen, die allerdings alle einzeln betrachtet unauthentisch sind, dass diese Ayah herabgesandt worden ist in Bezug auf die Juden von Medina. Oder auf Bezug auf manche Juden von Medina am Anfang der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah weiß am besten Bescheid, ist nicht so entscheidend, aber Tatsache ist, irgendeine Erklärung braucht man, denn es kann nicht sein, dass ein authentischer Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas widerspricht, was wiederum authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und eine der stärksten Ansichten ist, wie gesagt, die letzte, weil die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah geschrieben hat in der Sura, in dem Brief, sollte Argument genug sein, zu sagen, dann ist diese Ayah eben vorher herabgesandt worden. Versteht ihr? Also die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah in dem Brief geschrieben hat, sollte kein Argument sein, zu sagen, jetzt haben wir einen Konflikt. Nein, das soll ein Argument sein, zu sagen, okay, hier ist eindeutig ein Beweis, dass die Ayah schon vorher da war. Weil die ist ja da. Okay? Also sagen wir, die Ayah war schon vorher da und der Rest kam eben später und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auch über ihn authentisch überliefert worden, dass wenn eine Ayah herabgesandt worden ist aus dem Koran al-Karim, dann hat er den Leuten, die also die Ayat immer aufgeschrieben haben, hat er ihnen gesagt, an welche Stelle sie im Koran sie setzen sollen. Ja, weil die Reihenfolge der Ayat des Koran Karim ist nicht immer diejenige, in der die Ayat herabgesandt worden ist. Aber ich denke, das wissen wir, inshallah. Tayyib. Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hat man gesagt, das ist auch ein Ereignis, das sich ereignet hat, dass die Römer bzw. die Byzantiner, ja, da gibt es eine ganze Sura im Koran, heißt Ar-Rum, dass sie keinen Brief lesen, der nicht gestempelt ist. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich einen Stempel zugelegt. Und in diesem Stempel war eingraviert Muhammad, der Gesandte Allahs, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch authentische Briefe in Sahih Bukhari. Und daraus können wir lernen, dass in weltlichen Angelegenheiten spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man profitiert von den Mitteln und Methoden, die andersgläubige Menschen anwenden, solange diese Sachen nicht dem Islam widersprechen und seinen allgemeinen Regeln im Widerspruch stehen. Der Brief des Propheten sallallahu alaihi wasallam, trotzdem darüber ein paar Worte zu verlieren, er ist charakterisiert durch Klarheit. Das heißt, es ist ganz klar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ruft diesen Menschen zu La ilaha illallah auf. Und er ruft diesen Menschen dazu auf, den Islam anzunehmen. Und der Brief fängt auch direkt mit der eigentlichen Botschaft an, ohne lange Vorworte. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrt uns, dass man, wenn man einen Brief schreibt, dass man ihn im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala schreibt und dass man seinen Absender drauf schreiben soll und sagen soll, wer diese Person ist, die diesen Brief geschrieben hat. Und insofern erkennen wir, dass dieser Brief, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschrieben hat, kann man sagen, islamisch geprägt ist, logischerweise. Und das zeigt sich eben dadurch, dass er den Brief begonnen hat im Namen Allahs und dass er ihn auch sozusagen seine Botschaft bewiesen hat durch eine Ayah aus dem Koran al-Karim und dadurch unterstrichen hat. Ebenso zeigt sich die Weisheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Art, wie er Da'wah gemacht hat. Dass er nämlich auf der einen Seite eine Ermahnung ausgesprochen hat, aber auf der anderen Seite auch Hoffnung erweckt hat. Insofern hat er diese Person vor die Wahl gestellt. Du hast auf der einen Seite, wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann erwartet für dich das und das. Aber wenn du die richtige Entscheidung triffst, dann erwartet für dich das und das. Und das ist die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim an zahlreichen Stellen mit den Menschen umgeht, indem er ihnen auf der einen Seite Hoffnung macht und auf der anderen Seite Angst macht. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht verpasst, diesen Menschen, diesen Herrscher Roms, so anzusprechen, wie es seiner würdig ist. Das heißt, er hat diesen Herrscher Roms mit den Herrscher Roms bezeichnet, ja, und er hat eben ihn nicht entwürdigt, sondern er hat ihm die Bezeichnung gegeben, die ihm gebührt, die er tatsächlich hat, denn man muss auch wissen, dass die Menschen, wenn sie zum Islam eingeladen werden, manchmal Angst haben, ihre Position vielleicht zu verlieren, und hier soll er wissen, dass das diese Angst sozusagen nicht bestehen soll. Wie dem auch sei, gibt es, wie gesagt, und dann hat er ihm natürlich die Angst gemacht, auch, indem er ihm gesagt hat, wenn du diese Botschaft ablehnst, dann lastet auf dich auch die Sünde der Bauern. Das heißt also nicht nur deine Sünde lastet auf dich, sondern weil du bist derjenige, der die Menschen vom Islam dann abgehalten hat, und dann wirst du Yawm al-Qiyamah die Sünden deine eigenen tragen und die Sünden der anderen Menschen ebenfalls auf dich tragen. Und das hat nichts zu tun mit, dass eine Seele die Sünde eines anderen trägt, sondern hiermit gemeint ist, wer andere Menschen zu Gutem aufruft, der bekommt die Belohnung, als hätte er die guten Taten alle verrichtet. Und wenn jemand aber zu Schlechtem aufruft, und das ist ja hier der Fall, er hat die Menschen vom Guten abgehalten, wie wenn er sie zu Schlechtem aufruft, dann bekommt er nicht nur seine Sünden, sondern auch die Sünden der anderen Menschen obendrauf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wie dem auch sei, das ist ein Brief des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, und die anderen Briefe sicherlich waren ähnlich, denn es ging um die gleiche Botschaft. Als nächstes, liebe Geschwister, widmen wir uns dem folgenden Kapitel, das man bezeichnen kann als die Zurechtweisung mancher Stämme. Das heißt, während dieser Friedensphase zwischen den Muslimen und den Mushrikeen gab es einige Unruhen, die Alhamdulillah den Frieden allerdings nicht gestört haben und auch die Muslime nicht davon abgehalten haben, weiterhin ihre Da'wah zu machen. Und dazu gehören ein paar Auseinandersetzungen. Die eine ist, nennt man Ghazwatu Dhi Qarad. Diese Ghazwa heißt einfach nur Auseinandersetzung in diesem Fall. Ja? Auseinandersetzung oder Kampf. Aber hier ist mehr oder weniger eine kleine Auseinandersetzung. Auseinandersetzung ist ein bisschen einfacheres Wort. Also ein bisschen nicht so hart. Und das war eine kleine Auseinandersetzung. Und Qarad ist einfach nur der Name einer Ortschaft, die sich in der Nähe von Medina befindet, eine Tagesreise davon entfernt. Das hat sich nach manchen Historikern ereignet, 3 Tage vor der Schlacht von Khaybar. Also wissen wir schon ungefähr, was die nächsten sind. Die nächste wird Mu'ta sein und Khaybar und die Befreiung Makkas. Auf jeden Fall, ungefähr 3 Tage vor Khaybar hat diese Sache stattgefunden. Ganz einfach, eine Person namens Abdurrahman ibn Uyayna ibn Hisn al-Fizari. Er hatte einige Kamelstuten des Propheten sallallahu alaihi wasallam einfach sich unter seinen Nagel gerissen und hat den Hirten dieser Kamelstuten getötet. Und daraufhin ist ihm Salama ibn al-Akwa radiallahu anhu hinterher. Er hat erst die Muslime gewarnt und hat sie sozusagen aufgefordert, ihm zu folgen. Er ist aber vorausgeeilt, und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann nachgerückt war, offensichtlich mit den Sahaba oder einigen Sahaba, hat er vorgefunden, dass Salama ibn al-Akwa radiallahu anhu schon bereits die Kamelstuten zurückgewonnen hat und seinen Feind dazu gebracht hat, zu fliehen. Und das war's. Das war die kleine Auseinandersetzung, deswegen war es keine große Sache. Ja. Die zweite Sache ist die Geschichte von Uql und Urayna. Nach dieser Schlacht von Qarad, oder nach dieser Auseinandersetzung von Qarad, sind ein paar Leute aus diesen beiden Stämmen nach Medina gekommen. Und sie haben nach außen hin vorgegeben, Muslime zu sein. Und ihr wisst, wenn jemand nach außen hin den Islam zeigt, dann wir erkennen ihn als Muslim an. Solange er nichts macht, was dem deutlich widerspricht. Und insofern sind sie nach Medina gekommen, und dann haben sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass sie in den Gebirgen leben wollen, weil sie haben das für sie, ihnen war das Stadtleben unbekömmlich. Manche Leute, sie fühlen sich in der Stadt nicht wohl, und so wollten sie auf den Bergen leben sozusagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit ihnen einige Kamelstuten geschickt und einen Hirten, und als sie dann bei Al-Harra waren, Al-Harra ist eines dieser beiden großen schwarzen Steingebiete aus Medina, als sie dann zu Harra gegangen sind, haben sie dann ihre Religion verlassen, und sie haben den Hirten getötet und sie haben die Kamelstuten einfach genommen. Sie haben sozusagen die Muslime hintergangen. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach ihnen geschickt. Das heißt, er hat eine Gruppe von Muslimen ihnen hinterher geschickt und sie haben sie zurückgebracht. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wiedervergeltung an ihnen angewandt und hat mit ihren Augen genau das gleiche gemacht, wie sie mit den Hirten gemacht haben, denn sie hatten ihm seine Augen verbrannt. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls ihre Augen verbrannt und ihre Hände abgeschnitten. Und dann hat er sie sallallahu alaihi wasallam in dieser Steinwüste gelassen, bis sie gestorben sind. Und manche Gelehrte sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach das Verstümmeln verboten hat. Wallahu ta'ala a'lam. Und andere Gelehrte sagen, nein, das ist eine Art Wiedervergeltung und das Verstümmeln ist eine andere Angelegenheit. Die nächste Auseinandersetzung ist die Auseinandersetzung, auf Arabisch nennt man sie Ghazwatu Dhatir Riqa'. Warum sie so heißt, sage ich gleich. Wie dem auch sei, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala und andere, sie sagen, dass diese Auseinandersetzung stattgefunden hat. Auch in diesem Zeitraum, in dem wir uns jetzt gerade eben befinden. Und diese Al-Riqa', der Name Riqa' ist ein Plural von Ruqa'. Und Ruqa' heißt einfach nur Stofffetzen. Und das wurde einfach so genannt nach manchen Historikern, weil die Leute Stofffetzen um ihre Füße gewickelt haben, offensichtlich um sich zu wärmen. Und deswegen wurde sie einfach so genannt. Und sie hat noch andere Namen, Ghazwatu Najd, das heißt der Feldzug von Najd. Und warum? Weil es eben in der Ortschaft dort war, Najd in der Ortschaft der arabischen Halbinsel. Und manche nennen es auch Ghazwatu Bani Muharib, der Feldzug mit dem Stamm Muharib, sage ich mal so ausdrücken. Oder auch die Banu Tha'laba von Ratafan, das ist auch wieder ein Unterstamm dieses großen Stammes Ratafan. Wie dem auch sei, das sind verschiedene Namen für die eine und die gleiche Auseinandersetzung. Die Muslime haben sich diesem Stamm Ratafan genähert, ohne dass es einen eigentlichen Kampf gegeben hat zwischen ihnen. Aber die Leute von Ratafan haben den Muslimen Angst eingejagt, sodass die Muslime das Salat al-Khawf verrichtet haben. In einer Stelle, die sich von Medina ungefähr zwei Tage entfernt ist. Und dieses Salat al-Khawf ist das Gebet, das man verrichtet im Angstzustand. Das ist eigentlich das ganz normale Gebet, das nur in einer bisschen anderen Art in der Gemeinschaft verrichtet wird. Ihr wisst ja, sie waren da auf der Reise. Wenn man auf der Reise ist, dann verrichtet man ein Gebet, das aus vier Raka'a besteht, eben als in zwei Raka'a. Und dann haben sie einfach Folgendes gemacht, und dieser Hadith ist überliefert worden von Sahl ibn Abi Khaythama radiallahu ta'ala anhu. Und der Hadith bei Bukhari bei Muslim. Und es war einfach so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime in zwei Gruppen geteilt hat. Und dann hat er mit der ersten Gruppe eine Raka'a verrichtet. Und dann sind sie zur zweiten Raka'a aufgestanden. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach stehen geblieben. Und die Leute hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben die zweite Raka'a alleine, jeder für sich zu Ende verrichtet. Und dann sind sie weggegangen und haben den Platz getauscht mit den anderen, mit der zweiten Gruppe. Dann ist die zweite Gruppe gekommen und hat sich hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen eine gesamte Raka'a verrichtet. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzen geblieben für den Tashahud. Und die anderen hinter ihm haben ihre zweite Raka'a verrichtet. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen den Taslim besprochen. Und so hatte jeder zwei Raka'a verrichtet. Einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und einmal alleine. Na, diese Angelegenheiten, also diese Ereignisse, diese Ghazwa wie Qarad und die anderen, die sind nicht sehr ausführlich uns überliefert worden, aus einem ganz einfachen Grund, wahrscheinlich deswegen, weil die Historiker sich mehr beschäftigt haben mit den anderen Ereignissen, wie die Entsendung der Briefe an die Könige und an die Herrscher, um sie zum Islam einzuladen, und die Befreiung von Khaybar, die Eroberung von Khaybar Und als die Muslime sich nach Mekka wieder im darauffolgenden Jahr sind sie wieder nach Mekka gereist, weil sie haben ja dann die Umrah quasi nachgeholt. Und das sind die Themen, die ausführlicher inshallah besprochen werden. Wie dem auch sei, das nächste Ereignis, oder besser gesagt, warum haben die Muslime sich den Ratafan genähert? Und haben sie versucht, diese Auseinandersetzung zu gewinnen, weil die Ratafan und die Khaybar, die Juden von Khaybar und die Leute von Ratafan, das waren in der Gegend die stärksten Mächte. Danach erst kam die Auseinandersetzung von Mu'tah, über die wir inshallah in den nächsten Malen sprechen werden. Und diese wurde allerdings ein bisschen hinausgeschoben, weil die Muslime erst einmal ihre Umrah verrichtet haben als eine als Nachholung sozusagen. Okay, an dieser Stelle machen wir ganz eine Pause, damit ihr Pause habt und ich auch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, machen wir ungefähr 2 Minuten Pause. Barakallahu fikum. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, machen wir weiter jetzt mit der Umratul Qada. Das heißt, es geht um die nachgeholte Umra. Noch einmal kurz, um den Überblick nicht zu verlieren. Im 5. Jahr nach der Hijra, dort hat die Parteienschlacht stattgefunden. Im 6. Jahr nach der Hijra, da hat dieser Friedensvertrag von Al-Hudaybiyah stattgefunden. Danach waren die Briefe. Und jetzt befinden wir uns am Ende des 7. Jahres. Und zwar im Monat Dhul-Qi'dah. Das ist der 11. Monat des islamischen Kalenders. Im 11. Monat des 7. Jahres nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wie vereinbart mit den Quraysh nach Mekka losgereist, um eine Umrah zu vollziehen. Denn er hatte sich mit ihnen im Friedensvertrag von Hudaybiyah darauf geeinigt, dass niemand Mekka betreten darf mit seinen Waffen, außer mit den Schwertern in ihrer Schwertscheide drin. Und niemand darf mit den Muslimen mitziehen. Das heißt, wenn die Muslime in Mekka sind, auch wenn sie Da'wah machen, und jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte mit den Muslimen nach Medina, dann dürfen die Muslime ihn nicht mitnehmen. Und sollte irgendeiner von den Sahaba auf die Idee kommen, dass er in Mekka bleiben möchte, dass er sich doch anders überlegt hat, wie er zu seinem Zuhause zurückgehen will, dann ist es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erlaubt, ihn zu zwingen, ihn mitzunehmen. Und das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte niemandem verbieten, in Mekka zu bleiben. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich mit ihnen geeinigt, dass sie maximal 3 Tage in Mekka bleiben dürfen. Und es wird erzählt von Musa ibn Uqba, dass die Muslime ihre Waffen mitgenommen haben und aus Angst eben, dass die Quraysh vielleicht ihren Vertrag brechen würden, aber sie haben sie außerhalb der Stadt irgendwo gelagert. Die Anzahl der Muslime waren bei dieser Umratul Qada 2000 Menschen, 2000 Männer, unabhängig von den Frauen und den Kindern. Und manche von ihnen waren auch bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah dabei. Die Muslime haben dann den Tawaf um die Kaaba vollzogen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte von ihnen verlangt, dass sie äußerlich zeigen sollen, dass sie Kraft haben und gesund sind, denn die Quraysh hatten zuvor ein Gerücht verbreitet und auch damals gab es schon Gerüchte. Gerüchte ist immer eine sehr einfache Methode, jemanden schwach zu machen, und die hatten das Gerücht verbreitet, dass in Medina dass eine Krankheit, die Fieberkrankheit, Malaria oder was auch immer, ausgebreitet war und dass die Muslime deswegen geschwächt seien. Aber deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn angeordnet, sie sollen, wenn sie das Haus umschreiten, das heißt den Tawaf machen, sollen sie in den ersten 3 Runden besonders schnell gehen. Also das heißt, besonders schnell heißt, dass man einfach läuft, nicht geht, sondern man läuft, indem man eben schnelle und kurze Schritte macht. Und diese Sunna ist, wie wir wissen, bis heute noch vorhanden, wenn man die Umrah vollzieht oder den Tawaf al-Qudum bei der Hajj. Die Quraysh haben dann sich auf einem Bergchen aufgehalten, das Qa'iqi'an. Und dieser Berg befindet sich zwischen den beiden Ecken der Kaaba. Gemeint ist einmal die, wenn man sagt, die beiden Rücken, die beiden Ecken, damit man natürlich damit einmal die Ecke, wo der schwarze Stein ist. Und die andere Ecke ist diejenige, die in Richtung Jemen zeigt. Ja, das ist die Ecke vor der Ecke mit dem schwarzen Stein. Und dazwischen, in dieser Gegend, befindet sich eben die Hügel, Qa'iqi'an, und darauf haben die Quraysh gesessen, und sie waren verwundert von der Energie, von der Kraft, die die Leute gehabt haben, nachdem sich dieses Gerücht verbreitet hatte. Also sie wussten, an diesem Gerücht ist gar nichts dran. Und als diese 3 Tage dann um waren, kamen die Götzendiener zu Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, und sie haben zu ihm gesagt, sag deinem Freund, dass er die Stadt verlassen soll, denn die Zeit ist abgelaufen. Und daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba abgereist. In Bezug auf dieses Ereignis hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah im Quran al-Karim herabgesandt. Und wir wissen ja, dass Surat al-Fath, Surah Nummer 48, ist ja eine Sura, die herabgesandt worden ist in Bezug auf diese ganzen Ereignisse. Also gemeint besonders auf das Hudaybiyah-Ereignis und auch in Bezug auf jetzt diese Umrah, die sie nachgeholt haben. Allah Azza wa Jal sagt im Quran Karim in der Ayah 27 von Surat al-Fath: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar und ohne euch zu fürchten. Er wusste doch, was ihr nicht wusstet, und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg. Und der nahe Sieg, das haben wir ja gesagt, wie die Sahabe ausgelegt haben, Anas und andere, radiallahu anhu, oder Anas besser gesagt, dass es eben die Befreiung und Eroberung von Mekka ist. Und das war die Vorbereitung darauf, und der Traum, der hier angespielt wurde. Ihr wisst ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Mekka dann nicht betreten hat, weil die Quraysh ihn abgehalten haben, kam ja Umar ibn Khattab radiallahu anhu zu ihm, hat ihm gesagt, du hast uns doch versprochen, dass wir Mekka betreten werden und dass wir Umrah machen werden. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habe ich dir aber gesagt, dass es dieses Jahr sein wird? Und dann sagte er nein, dann sagte er, mach dir keine Sorgen, du wirst Mekka betreten mit geschorenem oder gekürztem Haar, und das ist dann auch passiert, und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Traum wahrgemacht. Denn die Propheten, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, wenn sie träumen, dann sind diese Träume immer wahr. Ja, im Gegensatz zu unser einer, wenn wir träumen, unsere Träume können wahr sein, aber sie können auch vom Shaitan sein. Und deswegen muss man aufpassen, also nicht jeder Traum, auch wenn er noch so klar sein mag, muss immer eine Art Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala sein, und es kann auch vom Shaitan sein, und es kann auch einfach nur eine Einbildung sein, einfach sonst gar nichts. Und das ist ja auch meistens der Fall. Ja? Und zu den Regeln, die wir gelernt haben aus dem Ereignis von Hudaybiyah, gehört, dass, wie einige Gelehrte sagen, dass wenn man eine Umrah vollziehen möchte, und dann man vom Haus abgehalten wird, das heißt, man kann die Umrah dann nicht vollziehen, dann soll man einfach ein Schaf opfern, und dann darf man aus dem Weihezustand, dem Ihram, austreten, und man braucht dann auch diese Umrah nicht nachholen. Und hier seht ihr wahrscheinlich schon, warum es Ikhtilaf gibt, weil sie heißt Umratul Qada, Das heißt, die sozusagen die nachgeholte Umrah. Nur die Frage ist, ist das wirklich eine Nachholung gewesen oder eben nicht? Ja? Denn wenn es, denn wenn, wenn man opfert, und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja gemacht, und dann tritt man aus dem Ihram raus, dann ist man sozusagen befreit. Deswegen, wieso ist es dann eine Nachgeholte? Nachgeholte in dem Sinne, dass man es eigentlich vorhatte und man abgehalten wurde und jetzt hat man es nachgeholt. Aber nicht nachgeholt in dem Sinne, dass man diese Sache hätte nachholen müssen, weil man sie beim ersten Mal oder beim letzten Mal nicht hätte machen können. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, ebenfalls, und das ist das Letzte, was wir heute inshallah erwähnen werden, gibt es auch eine Angelegenheit, die sich ereignet hat, auch für den Fiqh wiederum relevant. Und zwar geht es um Umara, die Tochter vom Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hamza. Hamza, und da müssen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen konzentrieren, um diese Angelegenheit zu verstehen. Umara ist also die Tochter von Hamza ibn Abdul Muttalib. So. Also Hamza, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist der Sohn von Abdul Muttalib. Der ist ja auch der Onkel, der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay. Umara, um die haben sich drei Leute mehr oder weniger gestritten. Das heißt, sie wollten alle Umara für sich haben zu Hause und sie auferziehen. Einmal war es Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Zum zweiten war es Ja'far, sein Bruder. Denn Ali ibn Abi Talib heißt Ali, der Sohn von Abu Talib. Und Ja'far ist auch der Sohn von Abu Talib. Beide sind Cousins des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die dritte Person war Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, er war, liebe Geschwister, der Bruder, in Anführungsstrichen, von Hamza. Zayd ibn Haritha war der Bruder von Hamza. Aber wodurch? Durch Verbrüderung. Könnt ihr euch noch erinnern, am Anfang, als wir gesprochen haben über die Verbrüderung zwischen den Muhajirin und den Ansar, nach der Auswanderung. Und das war eine Art Verbrüderung, die dort stattgefunden hat. Insofern haben sich diese drei Personen darum, um Umara sozusagen, gestritten. Einmal Ja'far ibn Abi Talib. Was war sein Argument? Ja'far radiallahu anhu, seine Ehefrau war die Tante von Umara. Und er hat gesagt, deswegen ist es am besten, wenn Umara bei mir aufgezogen wird, denn dann ist sie gleichzeitig bei ihrer Tante, und also Tante mütterlicherseits. Dann Ali ibn Abi Talib hat damit argumentiert, dass er bei sich die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat. Und drittens, Zayd ibn Haritha, er hat damit argumentiert, dass er ihn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht hatte, offensichtlich durch die Auswanderung. Und naja, wenn Zayd ibn Haritha verbrüdert ist mit Hamza, wenn Zayd ibn Haritha verbrüdert ist mit Hamza, dann ist er automatisch wie der Onkel von Umara. Weil Umara ist ja die Tochter von Hamza ibn Abi Talib, von Hamza, das ist dem Onkel des Hamza ibn Abdul Muttalib. Und wenn Hamza der Vater ist von Umara, dann ist der Bruder von dem Vater ist ja der Onkel. Ja? Und er ist natürlich kein Blutsonkel, aber er ist ein Onkel durch Verbrüderung, sagen wir, wie durch Milchgeschwisterschaft, auch durch diese Art Verbrüderung gibt es solche. Denn die Leute, als sie verbrüdert worden sind, haben sie auch voneinander geerbt. Ja, das war ja nicht nur irgendwie eine Sache, um die Beziehung nur zu stärken, sondern es war tatsächlich wie eine Art Verwandtschaft, die hergestellt wurde. Und letztendlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für wen gestimmt? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für wen gestimmt? Ja, für Ja'far radiallahu ta'ala anhu. Denn er sagte, die Tante hat die Stufe der Mutter. Ja? Al-Khalatu bi manzilatil Umm. Oder besser gesagt, die Tante ist so zu behandeln wie die eigene Mutter. Sie ist ja nicht die Schwester von der Mutter. Das war das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von dem man natürlich profitiert in solchen Angelegenheiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen und euch segnen für eure Anwesenheit und euch immer wieder inshallah zu Sitzungen bringen, in denen die Worte Allah subhanahu wa ta'ala erklärt werden und etwas erzählt wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen und unsere Geschwister stärken und den